Dialog 4. Ich möchte das Fleisch nach dem Salat, nicht beides gleichzeitig. Ach so. Bekommen Sie nicht einen kleinen Salat und ein Steak? Ja, aber nacheinander. Erst den Salat und dann das Fleisch. Das tut mir leid. Ich habe Sie nicht richtig verstanden.